Deutschlandradio Kultur. Studio 9. Interview. Man nennt sie Biopflanzen, aber man holzt dafür massenhaft Regenwälder ab. Ob es nun um den Anbau von Mais oder Zuckerrohr, um die afrikanische Palme oder um Raps geht. All diese Stoffe, die dann gegessen, auf die Haut geschmiert oder im Tank verbrannt werden. Doch der ökologische Schaden ist beträchtlich, ja dramatisch. Der Klimawandel nimmt zu. Dabei gäbe es Alternativen, eine Pflanze namens Agrocomia, wenn Sie davon noch nicht gehört haben, die wird in Süd- und Mittelamerika durchaus angebaut und könnte auch hier eine Pflanze der Zukunft sein. Thomas Hilger ist Agrarexperte, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hohenheim und befasst sich seit 2009 mit der Agrocomia-Palme. Schönen guten Tag. Hallo, Frau von Bellerbeck. Eine Pflanzengattung namens Agrocomia, was ist das Besondere an ihr? Es ist nicht nur so, dass man die ölhaltigen Früchte von dieser Pflanze nutzen kann, sondern sie können im Prinzip auch den Wachstumspunkt, der, wo diese Blätter der Palme herauskommen, den können sie auch als Gemüse essen. Mit den Blättern könnten wir heute auch noch, das wird auch gern von Wiederkäuern gegessen. Und so gibt es noch eine Reihe von Möglichkeiten, die Pflanzen zu nutzen. Wir haben an der Frucht zwei Bereiche. Einmal das Fruchtfleisch, aus dem man Öl gewinnen kann. Und dann hat die Pflanze einen Samen. Und den Samen können wir ebenfalls für die Ölgewinnung nutzen. Wenn Sie so einen Samen von der von dieser Agrocomia-Palme essen würden, dann können Sie sich das vom Geschmack her so vorstellen wie Paranüsse, die ja auch aus Südamerika bzw. aus dem Regenwald kommen. Der Vorteil von dieser Palme ist, dass sie eben nicht nur in besonderen, bestimmten Standorten vorkommt, wie jetzt zum Beispiel tropischer Regenwald. Sie geht dann eben auch sehr stark in die subtropischen Regionen hinein, sodass man sie vielleicht gut und gerne zwischen etwa so 20., 23., vielleicht auch 25. Grad nördlich-südlicher Breite anbauen kann. Nun haben Sie meinen Gaumen schon gekitzelt, als Sie gesagt haben, das schmeckt da wie Paranüsse. Aber die Frage, die sich mir natürlich stellt, warum wissen wir so wenig über diese Agrocomia-Pflanze? Sie forschen ja da schon seit 2009 dran. Warum wird die noch so wenig genutzt oder warum ist das hier so wenig bekannt? Ich denke, es ist vielleicht auch eine Einseitigkeit des Ölmarkts und natürlich hat die afrikanische Ölpalme den Vorteil, dass sie seit über 100 Jahren intensiv genutzt wird. 1911 hat ein Engländer namens William Lever eine Konzession bekommen für Zaire, was dann im Prinzip ja dann auch so im zentralafrikanischen Raum ist. Und dort hat im Prinzip dann auch der große Anbau von dieser afrikanischen Ölpalme angebaut, der sich dann natürlich aufgrund der Erträge sehr stark ausgebreitet hat in den feucht-heißen Tropen. Sie forschen ja seit Jahren daran und haben an der Uni Hohenheim zusammen mit der Katholischen Universität Paraguay ein Verfahren entwickelt, das die Pflanze schneller keimt. Sie braucht dafür bis zu 5 Jahre ohne ihr Verfahren. Warum ist trotzdem da noch nicht mehr passiert? Gibt es da Lobbyinteressen, die verhindern, dass diese Agrocomia eben vielerorts oder an mehreren Orten angebaut wird? Momentan gibt es nicht sehr großes Interesse, da etwas auszuweiten. Das liegt sicherlich daran, dass eben die Ölindustrie einfach auch an diesem relativ günstigen Produkt festhält, eben afrikanische Ölpalme. Wir haben versucht, vor einiger Zeit ein größeres Forschungsprojekt in Südamerika zu lancieren, auch eben mit unseren Partnern in Paraguay, aber auch mit brasilianischen Partnern. Wir sind dann irgendwie leider zwar positiv begutachtet worden von dem Forschungsansatz, den wir gehen wollten, aber wir haben irgendwie relativ teuer das Ganze angeboten, weil wir letztendlich die gesamte Wertschöpfungskette analysieren wollten. Und da gab es dann nicht genügend Mittel, um das dann eben entsprechend durchzuführen. Und da ist es eben halt schade, dass man sich ein bisschen diese Chance verbaut, vielleicht auch Alternativen zu eben den herkömmlichen Ölpflanzen Pflanzen zu schaffen, die ebenfalls relativ gut auch vom Ertrag sein können. Und bei der Acrocomia liegen wir zwar deutlich noch unter den Werten der afrikanischen Ölpalme, aber man muss dabei bedenken, dass es eine Wildpflanze ist. Das heißt, sie ist überhaupt noch nicht züchterisch bearbeitet. Und mit den heutigen Methoden könnte man da sicherlich etwas stärker arbeiten. Sie müssen auch überlegen, dass Ölfabriken, die dann die afrikanische Ölpalme verarbeiten, das sind relativ große Flächen, die dann im Umfeld von der Ölfabrik dann angelegt werden müssen, weil das Problem auch bei der afrikanischen Ölpalme ist, dass sie die dann innerhalb von einem Tag verarbeiten müssen. Und das heißt im Prinzip, die Anfahrt zu der Fabrik muss entsprechend kurz sein. Und dieses Problem hätten wir bei der Acrocomia beispielsweise nicht, weil wir da auch eine längere Lagerfähigkeit der Frucht haben. Das klingt danach, als muss da komplett umgesteuert werden. Ich vermute mal, dass diese Acrocomia nicht die einzige Pflanze ist, die eine vernachlässigte Kulturpflanze ist, die man nutzen könnte, um zum Beispiel die Dinge zu erhalten, die Sie eben vorhin erwähnt haben, zu produzieren und auch um also den Klimawandel ein bisschen einzudämmen, ja, weil man eben diese Pflanzen, die den Klimawandel befördern und dafür der Regenwald abgeholzt wird, nicht mehr benötigt. Wir leben heute vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, 4 Nutzpflanzen machen im Prinzip unseren gesamten Kalorienbedarf aus, während, sagen wir mal, in früheren Zeiten waren das wesentlich mehr Pflanzen. Und diese Verarmung, die ist natürlich dann auch problematisch in Bezug auf Anpassung an Klimawandel. Die ist auch problematisch in dem Moment, wo eben bestimmte Krankheitserreger durchbrechen können, dass es dann noch zu größeren Ernährungskatastrophen kommen kann. Thomas Hilger war das, Agrarexperte von der Universität Hohenheim, über Acrocomia, die Pflanze, die ganz sicher eine gute Zukunft hat. Wir hoffen es. Ich danke Ihnen schön. Ja, ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit.